Schwester Michael Meyerhofer ruft es laut hinaus. Alles Gute, Patrick unter Bein, Glück erfüllt dein Haus. Gesundheit, Freude, heute bist du dran. Wir feiern dich so, wie man nur feiern kann. Zum Geburtstag, Patrick.